Sehen heute gar nicht zufrieden aus. Und gerade Ihnen könnte ich treu sein. Ich bring Sie gerne heute bis nach Haus. Wenn ein Mädchen keinen Mann hat, das doch Sehnsucht dann und wann hat, ist vielleicht das Glück schon nah bei ihr. Versuchen Sie's mit mir.